Verehrte Anwesende, liebe Genossen und Freunde, ich danke Ihnen im Namen der Akademie, dass Sie gekommen sind, um mit den Mitgliedern der Akademie zusammen unserem Freund Ernst Busch heute zu ehren. Gestatten Sie mir, dass ich zu Beginn einen Brief verlese, den ich Ernst Busch geschrieben habe. Lieber Ernst Busch, mir fällt die Aufgabe zu und ich erfülle sie gern, Ihnen im Namen aller Mitglieder und Mitarbeiter unserer Akademie herzliche und freundschaftliche Glückwünsche zu Ihrem 60. Geburtstag zu übermitteln. Wüssten wir es nicht genau, wir würden es nicht glauben, dass Sie schon Ihren 60. Geburtstag feiern. Wenn wir Sie auf der Bühne sehen oder bei einem Liederabend hören, wir bewundern dann nicht nur Ihre mitreißende darstellerische und gesangliche Gestaltungskraft, sondern auch die Intensität, den Schwung und Elan, womit Sie Ihre künstlerischen Leistungen vollbringen und wodurch Sie für uns jung geblieben sind, obwohl Ihr Leben wahrlich nicht arm ist an Erlebnissen, die einen Menschen altern lassen können. Aus einer Arbeiterfamilie kommend, fanden Sie früh den Weg zur Arbeiterklasse. Deren Ziel wurde auch Ihr Ziel, deren Kampf auch Ihr Kampf. Der Künstler Ernst Busch war und ist vom Kämpfer Ernst Busch nicht zu trennen. Ob Sie in Versammlungen und bei Demonstrationen der 20er Jahre, ob Sie beim Befreiungskampf des spanischen Volks oder während der 30er Jahre in ausländischen Sendern politische Songs und revolutionäre Lieder der Arbeiterklasse gesungen haben, deren bedeutendster Interpret Sie sind. Ihre Stimme war stets ein Fanal, das aufrief und mahnte, sammelte, mitriss und anspornte. Aber nicht nur von dem Sänger Ernst Busch gehen so große mittel- und unmittelbare Wirkungen aus, sondern auch von dem Schauspieler. In den 20er Jahren waren es vornehmlich die kämpferischen Stücke jener Tage, deren Aufführungen durch Ihr Mitwirken bis heute unvergessen blieben. Seitdem ist Ihre Gestaltungskunst noch gewachsen. Durch Leben und Kampf wurde sie geformt. Als Mephisto und Iago haben Sie heute die Charakterisierung von Rollen klassischer Stücke und vorbildlicherweise aus dem Geiste unserer Zeit erneuert. Ihre Leistungen als Feldkoch in Mutter Courage und ihre Kinder, als Slapkin in die Mutter, als Aznak im kaukasischen Kreidekreis, als Parteisekretär in Sturm, sowie als Julius Fučík und als Galileo Galilei gehören zu den großen Ereignissen der realistischen deutschen Schauspielkunst. Es sind Menschengestaltungen von bedeutendem Format, die dazu beitragen, die Menschen unserer Zeit im Geiste der Demokratie, des Sozialismus und Humanismus zu festlegen. Lieber Ernst Busch, nicht nur wir, die wir stolz darauf sind, dass Sie als Mitglied zu unserer Akademie gehören, alle fortschrittlichen Menschen lieben und verehren Sie als Sänger und Schauspieler, als einen hervorragenden Repräsentanten der Kunst der Deutschen Demokratischen Republik. Wir alle wünschen Ihnen, dass Sie als Schauspieler und Sänger bei bester Gesundheit noch viele bedeutende Leistungen vollbringen mögen, für die nicht nur wir, die Deutsche Akademie der Künste, sondern alle werktätigen Menschen, insbesondere aber die Jugend, Ihnen dankbar sein werden. Ihre Menschlichkeit und Ihre Kunst sind Beispiel und Vorbild eines aufrechten, unbeirrbaren Künstlers und Kämpfers.